Lektion 6, Übung 8. Guten Morgen. Herr Kraushaar aus der Niederlassung Düsseldorf ist da. Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns hier. Wir warten schon auf Hilfe. Das freut mich. Kraushaar, Peter Kraushaar. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Eberhard Wesel und ich heiße Karin Künecke. Ja, also Eberhard und ich, wir brauchen wirklich Hilfe. Aber wir haben Ihre Ankunft nicht gut vorbereitet. Eberhard, jetzt müssen wir Platz schaffen. Das ist leichter gesagt als getan. Ach was, das ist ganz einfach. Ich bin sicher, das geht schnell. Es ist wirklich ein bisschen eng hier mit den 4 Tischen. Ja, die stehen schon lange hier. Wir brauchen ja nur 3. Nehmen Sie den großen. Den kleinen Tisch bringt der Hausmeister ins Möbellager. Also los, die Zeitschriften und Bücher kommen ins Regal. Eberhard, die Papiere auf dem Tisch, das sind deine. Die gehören in den Rollcontainer. Den rollen wir unter den Schreibtisch. Da gehört er hin. Ja, aber warte mal. Zuerst schieben wir unsere Schreibtische in die Mitte und stellen sie zusammen. Auch den für Herrn Kraushaar. Peter Kraushaar. Ah, Peter. Freut mich. Ich bin der Eberhard. Und das ist Karin. Hallo, Peter. Hallo, Karin. Dann haben wir eine große Arbeitsfläche und wir können auch viel besser zusammenarbeiten als bisher. Für deinen Laptop ist auch Platz, Peter. Hier liegen sowieso viele Kabel. Da schließen wir ihn an. Und wohin kommt das Geschirr hier? In die Teeküche. Den Flur nach links und dann die letzte Tür rechts. Okay, ich bringe es in die Teeküche. Netter Kollege, der Peter. Ja, das finde ich auch.